Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 147 an Schiller. Der erste Akt wäre überstanden, ein Aufzug, den ich zur gestrigen Redoute arrangieren half. Es ging alles gut ab, obgleich der Saal übermäßig voll war. Da man jetzt bloß in Distichen spricht, so musste der türkische Hof selbst sein Kompliment an die Herzogin in dieser Versart darbringen, wie Sie aus der Beilage sehen werden. Eine andere Gesellschaft hat einen Zug von gemischten Masken aufgeführt, unter welchen sich ein paar Irrlichter sehr zu ihrem Vorteil ausnahmen. Sie waren sehr artig gemacht und streuten, indem sie sich drehten und schüttelten, Goldblättchen und Gedichte aus. Die Distichar nehmen täglich zu, sie steigen nunmehr gegen 200. Ich lege das neueste Modejournal bei, wegen der Abhandlung Pagina 18 über die Xenien. Der Verfasser denkt wohl nicht, dass ihm auch eins fürs nächste Jahr zubereitet werde. Wie arm und ungeschickt doch im Grunde diese Menschen sind. Nur zwei solcher Gedichtchen und noch dazu so schlecht übersetzt, zur Probe zu geben. Es ist aber, als wenn alles Geistreiche diesen feuerfarbenen Einband flöhe. Ich habe die Abhandlung Cellinis über die Goldschmieds und Bildhauerarbeit von Göttingen erhalten. Da ich ihn nun doch geschwind lesen und ausziehen muss, so wird die kleine Biografie wahrscheinlich dadurch gefördert werden. Leben Sie recht wohl und grüßen Ihre liebe Frau. Fast hätte ich das Beste vergessen. Ich habe einen gar schönen und guten Brief von Meyer erhalten, der seinen Zustand recht deutlich darstellt. Seine unwiderstehliche Neigung, gründlich zu sein und etwas Ausführliches zu arbeiten, kommt bei der ungeheuren Menge von Gegenständen, die er beschreibt und beurteilt, und bei dem Reize anderer, die er nachbilden möchte, sehr ins Gedränge. Er fragt mich um Rat, und ich werde ihn an seinen Genius zurückweisen. In einem Brief an die Herzogin Mutter steht eine lustige Stelle über die Künstler, welche jetzt kantische Ideen in allegorischen Bildern darstellen. Wenn es nicht bloß Persiflage ist, so haben wir da die tollste Erscheinung, die vor dem jüngsten Tage der Kunst vorhergehen kann. Aus ihrem Briefe sehe ich erst, dass die Monatschriften Deutschland und Frankreich einen Verfasser haben. Hat er sich emanzipiert, so soll er dagegen mit Karnevalsgipsdragéen auf seinen Büffelrock begrüßt werden, dass man ihn für einen Perückenmacher halten soll. Wir kennen diesen falschen Freund schon lange und haben ihm bloß seine allgemeinen Unarten nachgesehen, weil er seinen besonderen Tribut regelmäßig abtrug. Sobald er aber Miene macht, diesen zu versagen, so wollen wir ihm gleich einen Bassa von drei brennenden Fuchsschwänzen zuschicken. Ein Dutzend Distichar sind ihm schon gewidmet, welche künftigen Mittwoch, geliebtes Gott, anlangen werden. Indessen nochmals ein Lebewohl. Weimar, den 30. Januar 1796. G.